Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist heute wieder wahnsinnig heiß. Also wir haben hier bei uns 34 Grad draußen. Also das drückt richtig. Ich war schon kurz nach 5 war ich wach, konnte nicht mehr schlafen. Es war wahnsinnig warm, ich war wach. Hätte gerne vielleicht noch ein Stündchen geschlafen, aber es ging einfach nicht mehr. Und dann bin ich aufgestanden, in den Tag gestartet und ja, das war eigentlich eine gute Sache, so dass ich schon viele Dinge heute Morgen erledigen konnte und war dann auch gleich um 9 schon im Gym und habe mein Bein-Core-Training heute nachgeholt. Das war genau zur richtigen Zeit, weil jetzt wäre mir so langsam die Gym-Freude abhanden gekommen. Dann hätte ich vielleicht noch gegen frühen Abend gehen können, aber jetzt wird es da drin richtig stickig sein. Also ich habe alles richtig gemacht, dass ich heute Morgen gegangen bin. Ja, und dann war ich noch bei den Hunden, also bei meiner Ex zu Hause. Sie ist unterwegs und die Hunde sind da und ich habe dann die Mittagsrunde mit denen übernommen und war hinten auf der Wiese mit den Leuten. Ich sage immer die kleinen Leute, Hunde. wir waren dann hinten auf der Wiese, aber es war so heiß. Also wir sind quasi nur ganz langsam einmal nach hinten geschlufft, wieder zurückgeschlufft, Hunde wieder rein in den kühlen Flur. Und da habe ich ein bisschen Zeit mit denen noch verbracht auf der Terrasse. Jetzt war schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt kurz nach Hause, muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Für einen Geschäftspartner muss ich noch mal kurz eine E-Mail checken, die er mir geschickt hat. Der wollte eine Bestätigung, ob wir die Wohnung kaufen wollen oder nicht. Das habe ich mir auch gerade in Ruhe angeschaut und ihm eine Rückmeldung dazu gegeben. Und jetzt wollte ich noch das Video machen und dann fahre ich wieder zurück zu den Hunden und dann bin ich in bester Gesellschaft. Und wenn die Pflaume dann zurückkommt, fahre ich wieder nach Hause. So ist der Plan. Ja, Männer. Thema des heutigen Videos ist, geht MGTOW und Red Pill bald Livestream? Das Livestream. Mainstream. Ich sollte mal wieder Livestream machen, ja, aber geht MGTOW und Red Pill bald Mainstream, nicht Livestream? Und das sind so Gedanken, die ich mir ohnehin schon gemacht habe, weil ich mit vielen, also wir habt ja gestern gesehen von diesem Stern-Artikel, dass diese Themen plötzlich im Mainstream thematisiert werden, wie diese 41-Jährige sich diesem 27-Jährigen gegenüber verhalten hat und wie sie ihn, ich sag mal vorsichtig, zu ihren Gunsten manipuliert, übervorteilt und ja, skrupellos ausgebeutet hat für ihre eigenen Zwecke. Und jetzt hat mir ein netter Kommentar von Chris Hahn nochmal einen Link geschickt zu einem Artikel. Den möchte ich ja auch gleich mit euch teilen, deswegen seht ihr mich wieder in diesem kleinen Fenster. Vielen Dank dafür. Und deswegen denke ich immer mehr, unsere Manosphäre, also die Themen der MGTOWs oder ob man danach vielleicht auch seinen eigenen Weg geht, wenn man sich damit beschäftigt hat und die Philosophie verinnerlicht und auch verstanden hat, die Logik, die damit einhergeht, quasi für sich verstanden hat und das Red Pill-Bewusstsein noch dazu hat, das geht ja für mich Hand in Hand. Also für mich ist es nach meinem Verständnis so, wenn man die rote Pille genommen hat und klar sieht, wie sich die Realität darstellt, ist es seinen eigenen Weg zu gehen, ist für mich die logische Konsequenz daraus. So einfach ist das für mich. Und ich habe so langsam das Gefühl, die ganze Nummer geht Mainstream. Die ganze Philosophie geht Mainstream. Einfach aus dem Grund, dass ich auch im Freundeskreis beispielsweise, okay, ich habe da jetzt junge Männer, die stecken jetzt in Beziehung. Und ich kann jetzt auch verstehen, wenn da jetzt jemand in so einer Beziehung ist, wohnt jetzt sogar mit seiner Freundin zusammen, 5 Jahre lang, und das läuft irgendwie einigermaßen noch so, dass er jetzt nicht, nur weil ich jetzt meinen eigenen Weg gehe, seine Beziehung wegwirft. Das verstehe ich. Aber ich habe da jetzt auch junge Männer dabei, auch so relativ junge noch im Alter von 35, die sagen auch, also das ist definitiv meine letzte Beziehung. Also wenn die haben dieses Red Pill-Bewusstsein geht schon langsam los, dass sie die Zusammenhänge erkennen, dass sie die Unstimmigkeiten sehen, dass sie die Lügen der blauen Pille auch erkannt haben und sagen, okay, also wenn das jetzt nicht klappt, also auch eine gewisse emotionale Distanz schon entwickeln zu ihrer jeweiligen Partnerin und sagen, okay, ich bin da zwar jetzt irgendwie drin und ich mag sie auch, aber wenn es aus diesem oder jenem Grund nicht klappt, ich rechne sogar damit, dass es vielleicht möglicherweise irgendwann nicht klappt, ich wünsche es mir nicht, aber ich bin mir der Sache jetzt bewusst geworden, habe ich mich mit vielen unterhalten, dass es so oder so ausgehen kann. Also da ist schon so ein leichtes Bewusstsein, so eine leichte Realitätsanerkennung, die dort eintritt. Und ich würde fast sagen, wir sind an einer Schwelle, dass diese Themen, also dass das Red Pill-Bewusstsein, diese Themen und die MGTOW-Philosophie irgendwann Mainstream geht. Und dank Chris Hahn, also danke dir für diesen Link zu diesem Artikel. Ich will das jetzt mal mit euch teilen. Das ist wieder ein Mainstream-Medium. Und in diesem Fall, ich mache das hier mal auf, in diesem Fall handelt es sich tatsächlich um Bild.de. Gestern war es Stern.de, heute ist es Bild.de. Also das ist wirklich augenöffnend. muss mal kurz einen Schluck hier kalten Apfelsaft. Ich habe hier eiskalten Apfelsaft aus dem Kühlschrank. Oh, das kommt bei dem Wetter wirklich gut. Und das, man sieht ja jetzt auch beispielsweise Better Bachelor, gucken ja auch viele von euch, gucke ich auch ganz gerne. Hat ja irgendwann die 100.000 geknackt und ist jetzt, glaube ich, bei 170.000 Abonnenten. Coach Greg Adams mag ich auch sehr gerne aus Amerika. Der hat jetzt auch vor kurzem die 100.000 Abonnenten geknackt und geht jetzt ruckzuck, also es geht dann schnell weiter. Und das ist für mich irgendwie ein Signal, was ich so interpretiere, dass, ja, okay, die Themen finden langsam Akzeptanz. Also langsam kann man wohl die Augen nicht mehr davor verschließen. Und irgendwann wird die kritische Masse an Männern einfach wach und so könnte ich es mir vorstellen und dann kommt das große Erwachen. Und dann wird das für die Frau nochmal interessant. Dann müssen sie, dann hört nämlich der Hokuspokus auf und sie müssen die Realität anerkennen. Aber schauen wir mal in diesen Artikel rein. Mein Glaube an die Liebe ist total zerstört. Jetzt schreiben Bild.de-Leser über ihre Albtraumfrauen. Ja, irgendwie kennen wir ja alle diese Albtraumfrauen. Und da kommt ja jetzt auch der nächste Erwachensprozess, weil oftmals glaubt man, okay, das ist mir jetzt passiert. Vielleicht bin ich an die Falsche geraten. Das ist ja dieses typische Blue-Pill-Mindset. Dass man sagt, okay, ich bin an die Falsche geraten, wenn man vom Pferd gefallen ist, muss man wieder rauf auf den Sattel, damit man keine Angst bekommt. Und dann geht man wieder rauf auf den Sattel, reitet wieder, fällt wieder runter und sagt, ah Mensch, bin ich wieder an die Falsche geraten. Und deswegen gibt es ja auch Männer, die 5-mal geheiratet haben, werden schon wieder geschieden und glauben immer noch, dass sie an die Falsche geraten sind, erkennen aber gar nicht das Muster, dass sie nicht an die Falsche geraten sind, dass sie halt nur an eine geraten sind, die wie alle ist. Und dass sich das immer wieder wiederholen wird. Und deswegen kommen wir hier, glaube ich, langsam in einen Erwachensprozess rein, wie gesagt, wenn selbst Bild.de solche Themen plötzlich behandelt und so ein Wissen verbreitet. Das Thema brennt den Bild.de-Lesern auf den Nägeln. Sind Frauen die wahren Scheißkerle? Okay. Viele Leser nutzen unseren Aufruf, um ihrem Ärger über gemeine Flittchen endlich mal Luft zu machen. Sie schicken uns Geschichten über ihre ganz persönlichen Albtraumfrauen. Zum Beispiel Michael B., kaufmännischer Angestellter aus Wesel. Meine Frau ist nach 12 Jahren Beziehung, davon 8 Jahre Ehe, mit einem 50-jährigen Mann durchgebrannt und hat mich und unsere beiden Wunschkinder 5 und 7 Jahre verlassen. Sie sagt, auf ein Leben mit Familie hat sie keine Lust mehr. Es stellte sich heraus, dass sie die letzten 6 Jahre immer wieder Beziehung mit anderen Männern hatte, wobei sie auch vor guten Freunden nicht Halt machte. Und ich habe nichts gemerkt. Mein Glaube an die Liebe ist total zerstört. Bin jetzt alleinerziehender, voll berufstätiger Vater und versuche, das alles zu verstehen. Tja, da haben wir wieder einen Mann, der gerade versucht, das alles zu verstehen. Das heißt, der wird sich wie ich in einen Erwachensprozess begeben, wird im Internet die ein oder andere Suche bei Google starten oder bei YouTube und wird dann zwangsläufig auf unsere Manosphere stoßen. Und dann kommt nochmal ein gewaltiger Erwachensprozess, ein gewaltiger Aha-Prozess und dann wird er sagen, okay, verstanden. So wie es mir halt auch geht. Und dann haben wir wieder einen mehr. Also das, er versucht das alles zu verstehen oder er wird das alles verstehen, da bin ich mir sicher. So, hier geht's weiter. Oder Gerd R. aus Malaga, Spanien. Männer sind Scheißkerle, Fragezeichen, mag vielleicht da und dort sein, aber Frauen sind viel schlimmer. Ich war 2-mal verheiratet, beide Ehen gingen in die Brüche, weil ich an die verkehrten Frauen geraten bin. Ich wurde belogen, betrogen und beklaut. Und das nicht zu knapp. Nach meiner ersten Pleite habe ich sogar meine Kinder verloren. Sie wurden derart von meiner geschiedenen Frau beeinflusst, dass ich keinerlei Chancen mehr hatte, habe mehr als 10 Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen. So, wenn er dann irgendwann mal die rote Pille verabreicht bekommt, dann braucht der nächste Mann keine 10 Jahre mehr, dann braucht er nur noch 3 Monate, um das alles zu verstehen. Also bei mir ging das wahnsinnig schnell. Ich war ja auch vorher schon, ich habe schon immer gemerkt, dass mit diesen Frauen irgendwas nicht stimmt. Und habe das ja überall, ich hatte ja viel mit Frauen zu tun immer und habe immer gesehen, dieses, ich wurde belogen, betrogen und beklaut und das nicht zu knapp, wie das so vielen Männern in meiner Umgebung passiert ist und mir selber auch in gewissen Zügen passiert ist, sodass ich mit der roten Pille auch gar keine, also ich hatte diese Red Pill Rage Phase, hatte ich gar nicht so in diesem Maße. Für mich kam eigentlich nur rote Pille rein, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Oh, danke, jetzt wird's mir klar. Okay, verstanden. Das jetzt kann ich das, was ich in der Realität gesehen habe, mit dem Wissen, jetzt kann ich die Puzzleteile halt einfach zusammenfügen. Weil das, was ich jetzt in der Realität sehe, passt jetzt mit dem, was in meinem Kopf vor sich geht, dadurch, dass ich die rote Pille genommen habe. Jetzt, ich habe es verstanden. So. Und vorher hatte man ja immer diese Diskrepanz, man sieht irgendwas in der Realität, aber man hat die ganze Zeit diese Blue-Pill-Fantasie. Und das geht irgendwie nicht zusammen. Und dann denkt man, ja, okay, also dieser Glaube oder beziehungsweise dieser Traum der blauen Pille ist ja wirklich, das richtet die Männer zugrunde. Und man verschwendet so viel Zeit und man gibt sich so einen Schmerz und so einer Qual hin, das ist völlig unnötig. Braucht man gar nicht. Es geht einfacher. Ja, und sogar eine Frau gibt zu, wir sind auf keinen Fall besser. Nina B., 28, Merchandiser aus Aachen, schrieb uns, wir Frauen intrigieren, betrügen, verarschen und hintergehen. Schreibt sie weiter, genauso wie der Mann, der ein schlechter Kerl ist. Aber der Satz müsste eigentlich heißen, wir Frauen intrigieren, betrügen, verarschen und hintergehen, Ausrufezeichen. So, das ist ein Statement. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich machen Männer auch nicht alles richtig. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Wir gucken aus der männlichen Perspektive auf das Verhalten der Frauen. Dass es Männer gibt, die sich auch nicht immer korrekt verhalten, darum geht es hier nicht. Dann müssen die Frauen einen Kanal machen. Ich habe mich auch mit einer Bekannten unterhalten. Ich sagte, mach deine eigenen Statements, sage ich. Setz dich selber vor eine Kamera und gib deine Meinung zum Besten, sage ich. Weil sie sagte, ja, du musst auch mal die Sichtweise beleuchten. Nein, sage ich, muss ich nicht. Ich muss die Sichtweise beleuchten, sage ich, die uns Männer betrifft. Und wenn du die Sichtweise beleuchten willst, die euch Frauen betrifft, sage ich, mach deinen eigenen Kanal. Das kann sie natürlich wieder nicht. Dann soll sie es lassen. Weiter geht's. Nur kommen wir halt leichter damit durch, weil wir das Ganze besser verstecken und es niemand von uns erwartet. Ganz genau. Ganz genau. Wir haben es drauf, immer dann, wenn wir es brauchen, lieb, nett, süß und unschuldig zu erscheinen. So. Damit sagt sie es. Und ich war jetzt erst neulich bei einem Freund, gestern, dem ich den Computer gebracht habe. Der hat eine 3,5-jährige Tochter. Und während wir dann PUBG gezockt haben und oben uns über die FPS gefreut haben, weil der Rechner jetzt wirklich gut performt, wollte sie Aufmerksamkeit und steht neben ihm und schreit. Wie so eine Sirene. Diese Tonlage in der Luft ist wirklich für mich nicht lange auszuhalten. Und er als Vater logischerweise ist das schon gewöhnt. Und dann sehe ich, wie sie merkt, er ist stark geblieben, er hat sich davon nicht irritieren lassen, er hat weitergemacht, hat gesagt, jetzt nicht, lass mich in Ruhe, ich muss mir das hier kurz angucken. Und sie immer weiter geschrien und auf einmal beobachte ich sie, ein 3,5-jähriges Mädchen, und auf einmal ihr Gesichtsausdruck ging von original. Und danach war alles wieder gut. Sie ist von einer auf der anderen Sekunde von, ich bin total verzweifelt und schreie zu und wieder ein ganz ruhiges, entspanntes Mädchen. Okay? Also sie hat nicht geschrien, weil sie wirklich was hat oder weil sie wirklich irgendwas möchte. Sie hat einfach nur geschrien, weil sie Aufmerksamkeit wollte und wollte ihn damit so sehr nerven, um ihn zu manipulieren, damit sie die Aufmerksamkeit bekommt. Das ist Female Nature. Das hat die schon drauf mit 3,5. Die wird später das perfekt beherrschen. Und so funktioniert das heutzutage. Und sie sind natürlich niedlich, lieb und nett im richtigen Moment, das beherrschen die. Wann sie wieder lieb gucken muss, wann sie wieder nett sein muss, wann sie traurig sein muss, wann sie unschuldig gucken muss, wann sie lieb sein muss, das haben die genau drauf. Das haben die genau drauf. Und dann glaubt uns Männern ja keiner. Das glaubt mir ja keiner. Wenn ich erzählen würde, was mir meine Ex geboten hat, unter vier Augen, wie respektlos sie war, so würde man kein anderes Wesen behandeln. Was die sich rausgenommen hat, ist also wirklich unbeschreiblich. Und aber es will mir keiner glauben. Also gut, ihr glaubt mir das, logisch, ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht. Da sind wir von der Meinungs- und von den Erfahrungswerten irgendwie deckungsgleich. Aber normalerweise würde mir das keiner glauben. Also wenn ich jetzt, wenn man jetzt irgendeinem Bluepill, die Mehrheit ist ja Bluepill, wenn man denen das erzählt, ach, das stimmt doch nicht und das kann doch gar nicht sein. Ich werde nie das Gespräch vergessen, wo ich über, da war ich bei einer Freundin und deren Eltern kenne ich auch, war ich zu Besuch und wir haben uns unterhalten über meine Videos, die gucken die auch, und da war das Thema, dieses Mädchen, das in 6 Monaten fünf Männern Sackhüpfen gemacht hat bei uns im Fitnessstudio, die ich alle namentlich kenne. Und da sagt der Vater, der ist über 60, der sagt zu mir, also Bluepiller durch und durch, hat nichts verstanden, was diese Themen angeht, sagt zu mir, dass ich ja eine verquere Weltanschauung habe. Also ich habe den Fall geschildert, wie sich dieses Mädchen verhalten hat im Fitnessstudio, was sie durchgezogen hat, wie sie das Karussell hat rotieren lassen innerhalb dieser kurzen Zeit, in dem jungen Alter. Und Seine Tochter hat sogar bestätigt, dass das, was ich sage, zutreffend ist. Hat sie bestätigt, weil sie sagt, okay, heute mit Instagram, mit den ganzen Dating-Apps und so weiter, was es da alles gibt, dass ich absolut recht habe. Und es ist sogar noch schlimmer als das, was ich da zu sehen bekommen habe. Das ist nur das, was ich gesehen habe, was sie dann noch macht, wenn sie sich nachts um 23.30 Uhr oder um 1.20 Uhr aus dem Haus schleicht. Das weiß ich gar nicht. So, also es kann noch viel schlimmer sein, glaube ich auch sofort. Ich kann nur das schildern, was ich wahrhaftig weiß, was ich selber mit eigenen Augen gesehen und bestätigt habe. Ich möchte nicht mutmaßen, aber ich kann bestätigen, dass es so ist und dass das mit diesen 5 Männern in diesen 6 Monaten passiert ist. Wie wann sie sich nachts rausgeschlichen hat, das kann ich nicht bestätigen. Also mutmaßen möchte ich nicht. Ich möchte über Dinge reden, die ich beweisen kann. Und wie gesagt, die Tochter von dem über 60-jährigen Mann hat bestätigt, die ist, wie alt ist sie, 26, hat bestätigt, dass ich recht habe. Dass jedes Wort von dem, was ich sage, wahr ist und dass es sogar noch schlimmer ist. Und da sagt ihr Vater zu mir, dass ich eine verquere Weltansicht habe. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist mit normalem Menschenverstand gar nicht mehr zu begreifen. Dass ich einen Fall schildere, den ich gesehen habe und die Tochter bestätigt, dass ich recht habe und dass es schlimmer ist. Und er trotzdem heißt, du hast recht, ich sehe es trotzdem anders. Deswegen ist trotzdem für mich eines der schlimmsten Worte. Wer trotzdem benutzt, also ich benutze das auch manchmal, aber trotzdem ist eigentlich ein ganz schreckliches Wort. Gut, wie gesagt, selbst die Frau bestätigt das. Wir intrigieren, betrügen, verarschen und hintergehen. Und das können die perfekt. Das können die perfekt. So, es geht weiter. Sehr interessant. Hier sind noch weitere, deswegen steht hier auch, lesen Sie hier noch mehr Kommentare und Sackhüpferinnen-Geschichten unserer Leser. Ja, Foto 2000 schreibt, die Mutter meines Sohnes betrog mich mit ihrem Arbeitskollegen. Wie lange, weiß ich nicht. Als wir uns trennten, sagte sie zu mir, es ist doch egal, von wem das Kind ist. Es bleibt doch eh immer bei mir. Das war richtig bitter. Mein Sohn war ein Wunschkind und zur Belohnung, dass die Mutter fremd geht, bekommt sie auch noch das Kind, Entschuldigung. Als Vater hast du nicht die Spur einer Chance. Wen wundert es also noch, dass Männer kaum noch Kinder wollen? Es wird Zeit, den Müttern die Privilegien abzunehmen und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herzustellen. So, da haben wir wieder einen Mann, der erkannt hat, wir sind nicht gleichberechtigt. Das ist aber nicht, weil wir Männer mehr Rechte haben als die Frau. Nein, nein, nein, wir sind das benachteiligte Geschlecht. Und er sagt es damit. Die Frauen haben einfach viel zu viele Privilegien. Und Gleichberechtigung wäre mal was ganz Interessantes, aber da ich daran nicht wirklich glaube, dass ich das zu Lebzeiten herstellen kann, also im gesellschaftlichen Kontext, bleibt mir nichts anderes, als meinen eigenen Weg zu gehen. Ich glaube immer wieder daran, dass ich hier ohne weiteres relativ kleines, ihr wisst, volljährig muss es sein, dass ich hier eine junge Frau dominieren kann nach meinen Vorstellungen für einen kurzen Zeitraum. Das ist für mich interessant, aber dass ich die Gesellschaft ändere, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Obwohl der Erwachensprozess hier so langsam im Mainstream, gerade Bild ist ja ein reichweitenstarkes Medium. Und da bin ich also wirklich angenehm überrascht, dass die solche Themen also wirklich teilen und verbreiten. Nächste Seite. Don Camillo, 1973, schrieb am 19.06.2010, ich war zum Glück nicht verheiratet, sonst müsste ich meiner Ex auch noch Geld geben. Am Anfang ist alles immer so schön, dann setzt der Alltag ein. Ich bin immer arbeiten gegangen, wir hatten 2 Kinder, eine Wohnung, 2 Autos und Geld. Uns ging es gut. Allerdings genügte das meiner Ex nicht. Sie wollte frei und selbstbestimmt sein. Sie hat mich mit 4 Typen betrogen und überall rum erzählt, was ich für ein schlechter Mann sei. Eines Tages hatte ich sie mit einem unserer Kumpels live in unserem Bett erwischt. Das war zu viel. Seitdem bin ich solo. Ja, das kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Und wenn der auf die Menos 4 stößt, wird er auch immer Junggeselle bleiben. Der wird immer Single bleiben. Der wird wahrscheinlich dann kurzzeitige Engagements haben, weil 1973, der ist ja auch noch nicht allzu alt. Aber das wird er nicht wiederholen. Das wird er nicht überholen. Wiederholen. Und das hatte ich ja auch in meinem Video. Glaube niemals das, was deine Freundin über ihren Ex sagt. Also mach dir niemals ein Bild über einen anderen Mann auf Grundlage der Aussage einer Frau. Und das haben wir hier ja auch. Sie hat überall rum erzählt, was er für ein schlechter Mann sei. Dabei hat er mit Sicherheit nichts verkehrt gemacht, außer dass er Stabilität herstellen wollte. Aber Stabilität ist für Frauen natürlich auch langweilig. Frauen brauchen dieses Drama und Frauen brauchen diese emotionalen Hochs und Tiefs und so weiter. Und deswegen langweilt sie. Man kann denen alles bieten. Man kann denen alles bieten. Also wir haben ja auch einen Ort weiter. Da haben sie so ein Neubaugebiet aufgeklappt und man kennt auch Bekannte und so weiter, die dort gebaut haben. Und die sind also wirklich unzufrieden. Das sind junge Leute, die sind vielleicht ein bisschen älter als ich, 45, also jung sind die auch nicht mehr, aber im mittleren Alter, 45, die haben Mercedes GL AMG vor der Tür, also diesen Riesenbomber. Für 120.000 Euro, die haben ein dickes Haus da stehen und die sind trotzdem unglücklich. Weil sie ist unglücklich. Man kann sie damit nicht glücklich machen. Sie will mehr. Und er ist nur noch am Arbeiten und versucht und versucht und sie fordert immer mehr. Und je mehr er versucht, umso unzufriedener wird sie. Weil Frauen werden unzufrieden davon, wenn Männer versuchen, sie zu pleasen. Frauen sind dafür da, uns Männer zu pleasen. Aber das hat uns halt keiner gesagt. Ja, schauen wir mal weiter. E-Razor schrieb, meine Frau hat mich nach 6 Jahren verlassen für einen anderen Kerl, nachdem ich unsere gemeinsame Wohnung gekauft hatte. Nun kann ich 60 Stunden die Woche arbeiten, um alles zu zahlen. Dankeschön, mein Schatz. Ja. Thorsten W., 32, selbstständig aus Berlin. Ich habe jahrelang versucht, faire und ehrliche Beziehungen zu führen und bin damit mehr als nur zweimal auf die Nase gefallen. Wie oft habe ich gehört, du bist ein toller Mann, aber ich weiß nicht. Ich hatte die Nase voll und habe den Spieß einfach umgedreht. Jetzt erzähle ich den Frauen, was sie hören wollen und bekomme damit fast jede rum. Ich behandle sie wie den letzten Staub, sage ihnen nie nette und liebe Worte, habe immer nur wenig Zeit und sie rennen mir nach. Ja, das ist Game. Das ist Game. So kriegt man die Frauen in die Unterwerfung rein. Es funktioniert genauso. Es ist schade, dass es so ist, aber es ist. Das muss man ja auch, wie ich immer sage, es ist. Man muss es gar nicht werten. Es ist tatsächlich Realität. Wenn man sich so verhält, dann laufen sie einem nach. Und ja, ich kann es nur bestätigen, aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch teilweise in der Beziehung schon gemacht. Das ist mein Glück gewesen. Deswegen wurde ich zwar mies behandelt, aber am Ende des Tages noch, auch von ihrer Seite, sie hat ihren Teufel noch nicht ganz rausgelassen, weil ich dieses Sicherheitsgurt oder die Handbremse immer noch so ein bisschen anziehen konnte, weil ich selber dann so Alpha war oder beziehungsweise auch so dominant war, dass ich habe mir nicht alles machen lassen. Und also ungeachtet der Konsequenzen habe ich Härte an den Tag gelegt. Deswegen respektiert sie mich ein Stück weit bis heute. Aber trotzdem war sie wahnsinnig respektlos. Also ist weit über meine Grenzen rübergegangen, weit über das rübergegangen, was ich akzeptieren kann. Ja, und genau das ist das Problem oder beziehungsweise das ist das, wie viele Blue-Pillar-Beziehungen führen, weil sie es von klein auf so erklärt bekommen haben, versuch eine faire und ehrliche Beziehung zu führen. So, fair ist eine ganz tolle Sache, funktioniert aber in Beziehung nicht. Die Beziehung ist für mich fair und ich sage auch jeder Frau, erstmal muss es mir gut gehen, damit es dir nicht schlecht gehen muss. Das ist meine Herangehensweise. Entweder sie dominiert mich oder ich dominiere sie. Ich habe meine Wahl getroffen. Das ist entweder fressen oder gefressen werden. Und ich möchte was auf dem Teller haben. Ob ihr Teller was hat, interessiert mich nicht. Ich möchte keine faire Beziehung, ich möchte auch keine ehrliche Beziehung, ich möchte gar keine Beziehung mehr. Deswegen, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Frau eine Beziehung mit mir führt. Das muss sie dann sogar. Ich verlange dann sogar von ihr gewisse Dinge. Aber das heißt nicht, dass ich eine Beziehung mit ihr führe. Ich bin da ist eine Grenze. Das ist eine einseitige Geschichte. Sie darf gerne Emotionen für mich entwickeln. Das heißt nicht, dass ich ihre Emotionen erwidere. Da habe ich mich entkoppelt, was Frauen angeht. Was Emotionen und Frauen angeht. Da bin ich wirklich kalt geworden. Und das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Weil dann geht es bei denen nämlich los, dass sie das wahnsinnig interessant finden, weil die diese Emotionen in mir aktivieren wollen. Und dafür legen die sich mächtig ins Zeug. Ja, Thorsten W. aus Berlin. Es ist so lächerlich, aber gut. Wenn sie es nicht anders wollen, dann halt so. Von wegen, die Frauen von heute sind emanzipiert. Die sind von der Emanzipation total verwirrt und haben null Durchsicht. Aber schuld sind ja die bösen Männer. Ja, genau so sieht das aus. Jan K., der Wiesenhändler aus Hamburg. Ich war ein anständiger, aber unerfahrener Kerl in Bezug auf Frauen. Ich war immer sehr romantisch und glaubte an die eine und die für immer. Da meinte ich, sie gefunden zu haben. Eine attraktive persische Medizinstudentin. Sie gab vor, dass ich ihr erster Freund war und dass sie zuvor keinerlei Erfahrung mit Männern gesammelt hat. Ich ließ es also bedächtig, rücksichtsvoll und langsam mit ihr angehen. Als es nach Monaten immer intimer wurde, gab sie vor, Jungfrau zu sein, was ich ja auch annahm. Gestand mir aber, dass ihr Jungfernhäutchen schon anderweitig durch Sport und selbst Handanlegen beschädigt worden sei. Ja, ist klar. So, und der Blue Pillar glaubt es natürlich. Er war ein anständiger, unerfahrener Kerl. Oder geht's hier noch weiter, bevor ich jetzt hier mutmaße? Ich immer noch total verliebt, mit blindem Vertrauen glaubt ihr, Jan K. schon wieder. Ja. Also wie gesagt, er glaubt ihr das auch noch. Ich weiß nicht, ob ich es ihr geglaubt hätte. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vom Sport beschädigt worden. Ja, die hat also auch schon ihre Runden auf dem Karussell gedreht und will sich im Wert, also es ist wie quasi einen Kilometerstand zurückdrehen. So, sie hat schon 380.000 auf dem Tacho, möchte sich aber als ich bin nur vom LKW runtergerollt worden in den Verkaufsraum. Ich habe nur ein bisschen Sport gemacht, dabei ist das kaputt gegangen. Ja, Männer, ich mache an dieser Stelle einen Punkt, ich will das nicht zu lange machen. Thema soll ja auch sein, ihr seht, welche Themen hier gerade in den Mainstream-Medien behandelt werden. Das sollte eigentlich mein Thema sein. Und ich bin der Meinung, da wird langsam ein Erwachensprozess in Gang gesetzt. Und das wird spannend. Das wird wirklich spannend, weil ich kann es mir zwar selber gar nicht vorstellen, weil wir haben einfach so viele Blue Pillar. Wir haben einfach so viele Blue Pillar. So viele Männer, die die Frauen maximal überbewerten. Und aber jeder Einzelne, der wach wird, und ich kann mir das noch nicht genau erklären, warum das im Mainstream gerade, also wie gesagt, gestern Stern, heute Bild, warum das gerade so verbreitet wird, aber vielleicht haben die auch erkannt, dass es einen Erwachensprozess gibt und man um diese Themen nicht mehr rumkommt. Ich weiß es nicht. Ich wollte es auf jeden Fall mit euch teilen. Männer, ich freue mich auf eure Meinung dazu, auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch natürlich und auf eure Abos. Wie immer, es geht hier noch weiter. Ich wollte es nur nicht zu lang machen. Wir sind schon bei 26 Minuten. Auch hier wieder, auch Lars, auch ich habe nach mehreren Beziehungen festgestellt, dass Frauen nur auf zwei Dinge schauen. Geld, Haus, BMW und ein prall gefülltes Bankkonto inklusive 3 bis 4 Kreditkarten. Ja, ist klar. Und die Größe des Magic Sticks. So, und so geht es noch weiter. Wir sind erst bei 8 bis 24 und das geht noch bis 24. Wie gesagt, ich werde das hier unter dem Video wieder verlinken, den Artikel. Und dann könnt ihr euch das in aller Ruhe nochmal durchlesen. Teilt auch das wieder mit euren Freunden. Es ist einfach hochinteressant. Also es scheint nicht nur uns so zu gehen. Diese Männer, denen das so geht, sind einfach überall. Aber wir wissen das. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf euer Feedback. Daumen hoch und auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.